Dafür ist unser Astronomer Royal hinübergegangen. Er ist oberster britischer Verbindungsoffizier bei dem ganzen US-Projekt. Ist der richtige Posten für ihn. Dürfte genau auf seiner Linie liegen. Aber Sie haben mir noch immer nicht erzählt, wie es Ihnen gelungen ist, der Wüste zu entwischen und aus welchem Grund Sie sich entschlossen haben, hierher zu kommen. Ein ganz simpler Grund. Die Leute drüben in Washington bildeten sich ein, dass ihr hier vielleicht nicht alles sagt, was ihr wisst. Und da ich verlauten ließ, dass ich mich gern versetzen lassen würde, hat man mich als Spion herübergeschickt. Und damit fängt der Verrat an. Soll das heißen, dass Sie über alles, was wir hier vielleicht geheim halten, berichten sollen? Stimmt, haargenau. Jetzt wissen Sie, warum ich hier bin. Werden Sie mir nun erlauben, hier zu bleiben? Oder haben Sie die Absicht, mich hinauszuwerfen? Ach, es gibt ja nicht die mindeste Geheimnistuerei. Sie können alles, was Sie wollen, direkt über den Funk nach Washington berichten. Die Verbindung ist seit etwa einer Woche hergestellt. Wirklich? Ach, wenn die Dinge so liegen, dann könnten Sie mir vielleicht zu diesem Zweck eine kurze Übersicht geben? Ja. Seit dem Tage, da wir uns auf der Party über die Sache unterhielten, bin ich nämlich vor lauter Organisationskram kaum weitergekommen. Was ist mit der Temperatur der Wolke? Sie liegt etwas über 200 Grad. Das ergibt für uns eine Temperatur etwa um den Gefrierpunkt. Es sieht also ganz danach aus, als ob uns lediglich eine Kälteperiode bevorsteht. Das ginge ja noch. Im Übrigen bin ich auf dem Gebiet der Gasdynamik ja kein Experte. Ich habe deshalb an Alexandrow geschrieben. Mein Gott, Sie haben sich der Gefahr ausgesetzt, nach Moskau zu schreiben. Ich glaube nicht, dass das eine Gefahr ist. Ich konnte es ja als rein theoretisches Problem darlegen. Und es gibt niemanden, der sich besser damit befassen könnte als Alexandrow. Jedenfalls habe ich mit meinem Brief erreicht, dass er jetzt hier ist. Und er hat das Gefühl, sich hier im angenehmsten Konzentrationslager der Welt zu befinden. Ich glaube, es gibt noch sehr vieles, was ich nicht weiß. Erzählen Sie. Ich bin mir damals, es war noch im Januar, ziemlich gerissen vorgekommen. Ich nahm an, dass die Politiker vor allem auf zweierlei Wert legten, auf wissenschaftliche Informationen und auf Geheimhaltung. Ich beschloss also, ihnen beides anzubieten, zu meinen Bedingungen natürlich. Was dabei herausgekommen ist, das sehen Sie nun hier in Nordenstone. Nicht schlecht. Ein netter Ort, keine Aufsässchen Militärs, keine Geheimhaltung. Und wie haben Sie das Team zusammengestellt? Einfach durch indiskrete Mitteilungen an die richtigen Adressen, wie zum Beispiel an Alexandrow. Was konnte natürlicher sein, als jeden, der vielleicht irgendetwas erfahren hatte, hierher zu bringen? Es war ein Trick. Und ich habe deswegen noch heute etwas Gewissensbiss. Na. So werden Sie früher oder später hier ein bezauberndes Mädchen kennenlernen, das ungewöhnlich gut Klavier spielt. Aha. Sie werden einem Maler, einem Historiker und noch anderen Musikern begegnen. Es war für mich ein unerträglicher Gedanke, über ein Jahr lang in Nordenstow eingekerkert zu sein, nur mit Wissenschaftlern. Ich habe dafür gesorgt, dass man die entsprechenden Adressen in meinem Notizbuch fand. Na, da haben Sie sich selbst einen ganz hübschen Dienst erwiesen. Was ist denn da drüben los? Da entsteht ein Gebäude für das Hilfspersonal. Gärtner, Arbeiter, Schreibkräfte und so weiter. Kommen Sie, wir gehen mal hier entlang. Ja. Das habe ich auch verlangt. Also mir scheint, Chris, Sie sind ganz schön energisch mit den Herren Politikern umgesprungen. Es war aber auch mal Zeit, dass jemand von uns den Spieß etwas umgedreht hat. Vor allem in einer Situation wie dieser. Ist Ihnen denn noch nie der Gedanke gekommen, Joff, dass trotz aller von den Wissenschaftlern bewirkten Fortschritte, vor allem indem wir die Energie der unbelebten Materie beherrschen gelernt haben, immer noch die gleiche alte soziale Rangordnung besteht? Zuoberst die Politiker, dann die Militärs und ganz unten die wirklichen Denker. Richtig, ja. Seit Jahren schreien die Politiker nach mehr qualifizierten Wissenschaftlern, nach mehr Ingenieuren und so weiter. Aber sie scheinen nicht zu merken, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Narren gibt. Von Narren? Ja, von Leuten wie Sie und ich, Joff. Wir sind die Narren. Wir machen die Denkarbeit für eine altmodische Bande von Trotteln und lassen uns von ihnen ausnutzen. Wissenschaftler aller Länder, vereinigt euch. Ist das Ihre Idee? Das Problem ist ja viel größer. Es handelt sich um einen Zusammenprall von zwei völlig verschiedenen Denkweisen. Die Gesellschaft basiert heutzutage in technologischer Hinsicht auf einem Denken in Zahlenbegriffen. Ihr sozialer Aufbau hingegen basiert auf einem Denken in Wortbegriffen. Und hier findet der eigentliche Zusammenprall statt zwischen dem literarischen Denken und dem mathematischen Denken. Nun, in nächster Zeit wird das mathematische Denken zwangsläufig großgeschrieben werden. Sehen Sie? Darauf habe ich mich eingerichtet. Nehmen wir mal an, es besteht die Möglichkeit, die Katastrophe zu überleben. Kein Mensch wird sich mehr von Ort zu Ort bewegen können. Zeitungen wird es keine mehr geben, weil die Zeitungsleute in Schutzräumen sitzen werden. Die Macht wird also allmählich in die Hände jener übergehen, die in der Lage sind, die meisten Nachrichten zu verbreiten. Und ich habe die Absicht, Nordenstow zu einem Sender zu machen, der mindestens 100-mal mehr Nachrichten ausstrahlen kann als alle anderen Sender der Welt zusammen. Das ist ein Hirngespinst, Chris. Wie stellen Sie sich denn zum Beispiel die Energieversorgung eines solchen Senders vor? Wir haben unsere eigenen Dieselgeneratoren und genügend Brennstoff.